Sie gingen beide zur Treppe. »Warten Sie. Bleiben Sie hier, ich hole den Hausmeister.« »Warum soll ich hierbleiben?« »Es ist besser so.« »Na, meinetwegen.« »Ich bereite mich nämlich zum Untersuchungsrichter vor. Hier stimmt offenbar, offensichtlich etwas nicht«, rief der junge Mann voll Eifer und lief eilig die Treppe hinab. Koch blieb, zog noch einmal leise die Klingel und die Glocke schlug nur einmal an. Dann begann er sachte, als ob er dabei überlege und nachprüfe, die Türklinke zu bewegen. Er zog sie empor und drückte sie nieder, wie um sich noch einmal zu vergewissern, dass die Tür bloß mit dem Haken geschlossen sei. Darauf bückte er sich schwer atmend und blickte durch das Schlüsselloch. Aber darin stak von innen der Schlüssel und er konnte nichts sehen. Raskolnikow stand und hielt krampfhaft das Beil fest. Er war wie in einem Fiebertraum. Er war bereit zu kämpfen, wenn sie hereinkommen sollten. Schon als sie an der Tür rüttelten und sich besprachen, kam ihm einige Male der Gedanke, allem ein Ende zu machen und ihnen durch die Tür zuzurufen. Er hatte Lust, sie zu beschimpfen, sie zu reizen, solange sie die Tür nicht aufmachen konnten. »Wenn es nur schneller ein Ende nähme«, zuckte es ihm durch den Kopf. »Zum Teufel, wenn er nur käme!« Die Zeit verrann. Eine Minute, noch eine. Niemand kam. Koch begann unruhig zu werden. »Ach, hol sie, der Teufel!« rief er plötzlich aus, und voll Ungeduld verließ er seinen Posten und stieg die Treppe eilig und polternd hinab. »Mein Gott, was jetzt tun?« Raskolnikow hob den Haken ab, öffnete ein wenig die Tür. Es war nichts zu hören. Und plötzlich, schon ganz ohne zu denken, trat er hinaus, zog die Tür hinter sich möglichst fest zu und schlich hinab. Er war schon anderthalb Treppen hinabgestiegen, als plötzlich unten ein starker Lärm hörbar wurde. Wohin sich wenden? Er konnte sich nirgends verstecken und wollte schon zurück in die Wohnung. »He, verfluchter Satan, halt ihn fest!« Mit diesem Geschrei stürzte jemand unten aus einer Wohnung heraus und sauste so schnell hinunter, dass er die Treppe förmlich hinunter zu kollern schien. Dazu aus vollem Halse schreiend, »Mietka, Mietka, Mietka, Mietka, hol dich der Henker!«